dobbiamo guadagnare anche i minuti. Passo la parola al professor Camp per la sua seconda relazione, che in un certo senso fiancheggia e completa la prima in questo quadro che gli ci ha dato del Regno di Sicilia. Prego. Grazie. Ich darf vielleicht zwei kurze Bemerkungen vorausschicken zu dem Schema, was ich Ihnen gegeben habe, denn auf dieses Schema mit den vielen Namen werde ich in dem Vortrag gleichsam nur als Basis zurückblicken, ohne es im Einzelnen zu zitieren. Dieses Schema versucht festzuhalten, die Provinzialgliederung des Königreichs Sizilien, ohne dabei vollständig zu sein. Es fehlen einige Provinzen und es versucht in diesem Rahmen deutlich zu machen, eine bestimmte Form der Sukzession einzelner Beamten in bestimmten Bereichen, und das Nebeneinanderstellen von Kolumnen bedeutet unter Umständen Parallelität oder aber, dass durch die Aufhebung einer zentralen Einrichtung, einer regionalzentralen Einrichtung, provinziale Einrichtungen zum Zuge kommen. Also der Strich deutet schon einen gewissen Wandel an. Ich meine, das Faktum, dass es möglich ist, eine solche Sammlung aufzustellen, ist ja allein schon eine historische Aussage über den Zustand eines monarchischen Staatsverbandes im 13. Jahrhundert. Noch eine ganz kleine Bemerkung am Rande. Ich habe die Provinzen Sicilia Citra und Sicilia Ultra genannt, und da es darüber in der historischen Literatur sehr viele Missverständnisse gegeben hat, unterstreiche ich hier ausdrücklich, dass Citra und Ultra relative historische Begriffe sind, dass also von Neapel aus gesehen Palermo Ultra ist, von Palermo aus gesehen Palermo natürlich Citra des Flusses Salso, der hier als Grenze ist, gilt. Sodass, wenn man die Überlieferung korrekt betrachtet, der König dem Sekreten oder Kämmerer in Palermo ein Mandat schickt, als an den Camerarius Citra Flumen Salsum. Wenn er das Mandat nun publiziert und sich selber nennt, Ultra Flumen, nennt er sich natürlich, weil er in Palermo sitzt, Citra Flumen Salsum. Das sind also, sagen wir mal, nur zur Verdeutlichung hier angeführt, deshalb habe ich auch dazu gesetzt Messina und Palermo, auch wenn die Namen in diesem Zusammenhang nichts bedeuten. Ich will dann also nun mein Referat bringen und darf dazu noch bemerken, dass ich eine allgemeinere Einleitung bringe, in der ich in etwa die im Thema angedeutete methodische Forderung zu begründen versuche und dass ich im zweiten Fall, statt sozusagen das weiter auszuführen, versuchen will, in einem konkreten, sehr viel engeren Zusammenhang aufzuzeigen, dass es sich lohnt, so zu verfahren. Zu den beispielgebenden und fortwirkenden Leistungen Kaiser Friedrichs II. Als sizilischer König und abendländischer Herrscher hat man zu Recht seit langem seine Kodifikation der Reichsgesetze in den Konstitutionen von Melfi und die damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Reformen in der Verwaltungsstruktur der sizilischen Monarchie gerechnet. Die Konstitutionen waren, wenn wir die Novellen mit einbeziehen, auch eine offizielle Sammlung des Verwaltungsrechts von einem Rang und einer Geschlossenheit, die Historiker immer wieder fasziniert hat. Von einem wohlgeordneten, vielregierten Staat der Zukunft hat 1889 ein etwas zu Unrecht vergessener junger Historiker Hans Wilder gesprochen. Von einem Stato Modello, einem Modellstaat des Mittelalters, der italienische Rechtshistoriker Antonio Marongiu in einer Reihe von Aufsätzen, in denen er die Summe aus einer langen Beschäftigung mit den Institutionen der normannisch-torfischen Monarchie zog. Jakob Burckhardt, der 1859 die Reformen Friedrichs II. Mit der einprägsamen Formel, vielleicht der erfolgreichsten, vom Staat als Kunstwerk zu fassen glaubte, war dabei von der gleichen Vorstellung vom Staat als der berechneten, bewussten Schöpfung des großen Einzelnen geleitet, die sich noch drei Generationen später bei Ernst Kantorowitsch, dem kongenialen Historiker des großen Stoffers, in die Worte verdichtete: Es hatte sich gleichsam aus den sublimsten Höhen des Geistes die neue Staatsordnung Friedrichs II. Auf das Erbland gesenkt, hatte durch eine einheitliche Verwaltung, Rechtspflege, Wirtschaft von außen das ganze Königreich fest verklammert, der Staatsbau war geschaffen. Wenn wir uns aber vor Augen halten, dass das von Burckhardt eher improvisierte Bild in letzter Instanz auf die Selbstaussage der Konstitutionen von Melfi zurückgeht und ihr Proömium ebenso beim Wort nimmt wie vom Königsrecht, von der im Gewande der Necessitas eingeführten Staatsraison und von einer bemerkenswerten praktischen Vernunft geformten Beschreibung der staatlichen Organisation in Institutionen und Gesetzen ausgeht, dann drängt sich die Frage auf, ob es erlaubt ist, die Reformgesetze und ihre Motivation schon als Realität zu nehmen, ohne nicht im Gegenzug auch nach ihrer Bewährung in Raum und Zeit zu fragen. Mit anderen Worten, ob es nicht notwendig ist, das von den Konstitutionen entworfene Bild auch an den Einzelzeugnissen des geschichtlichen Lebens zu erproben. Das ist bisher schon deshalb meist unterblieben, weil sich die aus der anschwellenden Masse der Privaturkunden, aber auch aus den nur verstreut überlieferten Verwaltungsakten zu gewinnenden Erkenntnissplitter nur schwer zu sinnvollen Zusammenhängen zusammenfügen. Auf den ersten Blick gibt es in ihrem Konzert mehr Dissonanzen als Harmonie, erst recht, wenn die Konstitutionen den Notenschlüssel liefern. Da verharren Bräuche, die zu unterdrücken das Leitmotiv der Gesetze war, da wandelt sich der Stellenwert von Ämtern bis zur Umkehr der ordnenden Systematik des Gesetzgebers, da finden sich zur Verblüffung des Rechtshistorikers Institutionen, die durch keine Konstitution gedeckt werden. Wo solchermaßen Kontraste das System überdecken, wird der Historiker zurückhaltend. Noch Paolo Coliva verwendete deshalb 1964 als tragende Elemente seiner Rekonstruktion von Legalität und Verwaltungspraxis im friderizianischen Sizilien nur die Konstitutionen und die Registerfragmente aus den Jahren 1231, 1239 auf 40 und 1246. Ja, er verwahrte sich in der Abwehr von Kritik geradezu gegen die Annahme, dass weitere Quellen außerhalb dieser Gruppen zusätzliche verwertbare Bausteine liefern können. Aber erst wenn man das Jahr für Jahr, wenn man Jahr für Jahr das Verlorene, aber in den Verteilerangaben des Registerfragments zum Teil noch zu greifende Staatshandbuch neu schreibt, das heißt den wechselnden Apparat der Staatsdiener am Hofe und in den Provinzen rekonstruiert und die dabei gewonnenen Namensfolgen auch mit Inhalt füllt, indem man die Lebensläufe und den sozialen Hintergrund der sogenannten Beamten ermittelt, wird man überhaupt erst in die Lage kommen, die sizilischen Staatsreformen in ihrer institutionellen Entwicklung richtig zu verstehen und in die europäische Verwaltungsgeschichte einzuordnen, aber auch, was mir noch wichtiger erscheint, sie in ihrer sozialen Umwelt anzusiedeln, das heißt nach ihren sozialgeschichtlichen Bedingungen zu fragen, unter denen sie realisiert wurden, nach dem Spannungsverhältnis, was sich aus solcher Bedingtheit zur Rechtsforderung des gestaltenden Gesetzgebers ergab, schließlich nach sozialen Veränderungen, die sich als Folgen einstellten und zuletzt nicht auch nach Hypotheken, die damit angelegt waren und die eine spätere Zukunft einzulösen hatten. Gewiss ist das eine Forderung, mit der wir für manche Bereiche, nicht zuletzt für die Geschichte der Kanzlei, offene Türen einrennen. Aber selbst im Hinblick auf das Großhofgericht wissen wir mehr vom Geschäftsgang und von den Funktionen als von den Personen, die als Richter, Advokaten und Notare die Aufgaben des Gerichts wahrnahmen. Die Justiziare der friderizianischen Zeit sind als Personengruppe niemals erforscht, sondern als gleichsam statische Beamtengruppe angesehen worden, obwohl gerade sie in besonderer Weise der Spannung zwischen den sozialen Interessen des adligen Rittertums und dem Pflichtendenken des aufgabenbezogenen Beamtentums ausgesetzt waren. In einem erst kürzlich erschienenen Aufsatz von Hermann Dilcher über das juristische Berufsethos der friderizianischen Beamten finden wir eine eindrucksvolle Zusammenstellung der einschlägigen Konstitutionen Zitate. Aber die Frage, wer die Träger dieses Ethos waren und ob diese es aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer sozialen Interessen überhaupt realisieren konnten, wird eher beiläufig gleichsam in einem kleinen Anhang gestellt und letztlich aus zweiter Hand beantwortet. Über die für die älteren Arbeiten von Cohn, Monti, Morgan, Maronjou und in einem gewissen Sinne auch von Kantorowitsch charakteristische, normativ-statische Deskription der staufischen Verwaltung in Sizilien haben uns vor allem neuere italienische Forschungen, insbesondere von Paolo Colliva und, das möchte ich mit allem Nachdruck hier hervorheben, von Enrico Mazzarese Fardella hinausgeführt, weil sie einerseits mit Hilfe der Novellen und der sie ergänzenden Glossen, andererseits gerade für Sizilien mit Hilfe der in der urkundlichen Überlieferung fassbaren Beamtentitel ein methodisches Instrumentarium ausbilden konnten, das es ihnen erlaubte, eine institutionelle, experimentelle Entwicklung, die nicht immer mit den Konstitutionen konform und nicht immer gleichgerichtet war, vor allem im Bereich der provinzialen Verwaltung aufzuzeigen. Was sie nicht leisteten und was sie mit ihrer Methode auch nicht leisten konnten, war eine ursächliche Erklärung dieser Entwicklungen und Abweichungen. Quali differenze comporti questo ritorno all'antica organizzazione non ne facile dire, schrieb leicht resignierend Enrico Mazzarese Fardella angesichts der von ihm sehr gut beobachteten Wiedereinführung des Sekretentitels auf der Insel Sizilien im letzten Herrschaftsjahr Friedrichs II. Zwei Hindernisse erschwerten es, das Ziel der Ursachenaufhellung zu erreichen. Einmal das verständliche, aber wie ich meine auch willkürliche, abrupte Aussetzen der historischen Analyse mit dem Todesjahr Friedrichs II., das es nicht mehr erlaubt, die meines Erachtens zentrale Frage nach einer die Person des Herrschers übergreifenden Kontinuität oder Diskontinuität im Staatsverband zu stellen. Sie drängt sich umso mehr auf, als Konrad und Manfred im Banne der friderizianischen Verwaltungstradition und der von ihr geschaffenen Probleme standen und ihre Lösungen oder Veränderungen deshalb auch Licht auf die Zeit Friedrichs II. Werfen. Das gilt im Übrigen nicht weniger für die frühangiovinische Zeit, vor allem angesichts ihres nach wie vor größeren Quellenreichtums. Zum anderen wird in den meisten Arbeiten über die sizilische Verwaltungsgeschichte stillschweigend und allzu selbstverständlich der Typus des durch Fachausbildung ausgewiesenen, auf Zeit dienenden, vom Staat besoldeten und zur Rechnungslegung verpflichteten Beamten vorausgesetzt, den die Lektüre der Konstitutionen und das Gründungsprivileg der Universität Neapel uns scheinbar aufdrängen und deshalb nicht das notwendige, individualisierende Interesse an den Personen ausgebildet, die den Staat und die sich in ihm vollzogenen Reformen mitgetragen und mit ihrem persönlichen Einsatz und ihrem Erwerbsstreben auch geprägt haben. Für das Heranreifen einer durch eine qualifizierte Bildungsinstitution, und da könnte man die Universität Neapel ja durchaus nennen, geformten homogenen Funktionärsschicht. Das heißt, für die soziale Umsetzung der landesherrlichen Initiativen in Richtung auf einen bestimmten Typus des Staatsdieners wird man eher mit langen Fristen rechnen müssen. Und es ist sicher kein Zufall, dass die Breitenwirkung der Universität Neapel in der unteritalienischen Gesellschaft, insbesondere auch der Stadt Neapel, erst in der spätstaufischen und der frühangiovinischen Zeit zu fassen ist. Aus dem hier aufgezeigten Dilemma, institutionelle Entwicklungen neu zu erkennen, aber die spezifischen Ursachenanalysen nicht leisten zu können, wird die Forschung erst dann heraustreten, wenn es ihr gelingt, die sizilische Führungsschicht im Zeitalter der Staufer in allen Bereichen des politischen, militärischen, administrativen, wirtschaftlichen und kirchlichen Lebens mit personengeschichtlichen Methoden zu erforschen und alle Personen zu erfassen, die als Diener der Monarchie oder der Kirche in herausgehobenen Positionen der menschlichen Gesellschaft standen, deren Normensystem die Konstitutionen und ihre Novellen bilden sollten. Dabei ist es selbstverständlich und notwendig, dass die individualisierende und die generalisierende Betrachtung parallel gehen, dass meines Erachtens alle Personen auch im sozialen Kontext als Angehörige beruflicher, bildungsorientierter, geistlicher, ständischer, regionaler, lokaler und auch völkischer Gruppierungen und Gemeinschaften gesehen werden müssen, da die einzelnen Personen des zweiten, dritten, vierten, fünften Gliedes eines politischen oder geistlichen Verbandes erst in der Regel im Rahmen ihrer Gruppenbildung mit ihren Interessen und Normen erkannt werden können. Ich muss noch einmal unterstreichen, dass es in solchem Rahmen notwendig ist, den traditionellen Quellenhorizont der Verwaltungsgeschichte erheblich auszuweiten und den langen Atem der Forschung vorzuziehen. Da die Personen nämlich nicht nur in dem kurzen Augenblick ihres Auftritts als Funktionäre der Monarchie Aufmerksamkeit verdienen, sondern gerade in ihrer Vita, die oft weit über den Moment ihres Wirkens hinausreicht, erhalten die regionale und die lokale gedruckte, aber auch vor allem die ungedruckte Überlieferung neues Gewicht. Hierzu gehören auch die zerstreuten Verwaltungsakten in kirchlichen Archiven und nicht zuletzt auch die zahlreichen gelehrten Nachlässe, oft aus genealogischem Interesse exzerpiert, des 17. und 18. Jahrhunderts. Eine besonders wertvolle Quelle stellen die im Rahmen der Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis aufgenommenen zeitgenössischen Zeugenverhöre dar, in denen nicht nur viele Personen, mit denen wir näher zu kommen versuchen, unmittelbar zu Wort kommen, sondern viele Sachverhalte aus der Sicht von Zeitgenossen auch eine neue Beleuchtung erfahren, selbst wenn diese Zeitgenossen nicht die Fragen des Historikers, sondern die des nach Beweismitteln suchenden Richters und Beamten beantworten, was ihren Antworten eine etwas andere Qualität gibt. Immerhin möchte ich herausheben, dass ein bisher, soviel ich weiß, unveröffentlichtes Syrakusaner Zeugenverhör aus dem Jahre 1275 die Kenntnis fast aller sizilischen Beamten in der Finanzverwaltung seit etwa 1240 ermöglicht und zugleich Einblicke bietet in Beziehungen zwischen der sizilischen Domgeistlichkeit und dieser Beamtenschaft, die man niemals vorher vermutet hätte. Zu den neuen Quellenhorizonten gehören auch die langen Namenslisten klösterlicher und kirchlicher Gemeinschaften, aus denen sich, wie etwa in Montevergine, bestimmte adlige Beamtengruppen abheben und die uns gleichzeitig die geistlichen Bezugspunkte der Lebensordnung der Einzelnen aufzeigen. Dann aber auch die Testamente, Kauf- und Handelsverträge mit ihren Aussagen über das Vermögen, die wirtschaftliche Aktivität und die beruflichen Interessen, denn von ihnen erfahren wir nicht nur die spezifische Qualifizierung für den Staatsdienst, sondern auch die Qualifizierung durch den Staatsdienst, die erfolgt sein kann im Zuwachs von Vermögen, im Zugang zu neuen Schichten der Gesellschaft, in ständischer Aufwertung und in vermehrten Aufstiegschancen der Nachkommen. Das sind einige der in diesem Zusammenhang angesprochenen Überlieferungen und der mit ihnen zu verbindenden Fragen. Gewiss nicht alle, aber das volle Spektrum an dieser Stelle aufzuzeigen, erscheint mir auch nicht sinnvoll. Die Hoffnung ist aber begründet, dass der Ertrag der hier auf weiten Feldern erst noch zu leistenden Einzelforschung es langfristig ermöglichen wird, die Struktur der monarchischen Staatsordnung des Mittelalters an einem besonders aussagekräftigen Modell in ihrer Wechselbeziehung zu einer einerseits inhomogenen, aber andererseits auch in sich sehr mobilen Gesellschaft zu verdeutlichen und damit das zu leisten, was ich mit einer kurzen Formel die sozialgeschichtliche Integration der sizilischen Verwaltungsgeschichte in die unteritalienische Gesellschaft des 13. Jahrhunderts nennen möchte. Ob die hier erstrebte Verbindung der traditionellen Form der Verwaltungsgeschichte mit der systematischen Erforschung von Personen und Personengruppen, also von juridisch geprägter Institutionengeschichte mit sozialgeschichtlich orientierter Prosopographie zu der angestrebten Analyse fähig ist, möchte ich in einem zweiten Teil untersuchen, der weniger allgemeinen Überlegungen als einem konkreten Ausschnitt aus der Verwaltungswirklichkeit des sizilischen Staates gewidmet sein soll, genauer der provinzialen Finanzverwaltung in den Provinzen, die in der Normannenzeit von den Kämmerern, in der frühangiovinischen Zeit aber von Sekreten ausgeübt wurde. Schon dieser Wandel würde ein bohrendes Fragen rechtfertigen. Aber das Spannungsfeld unseres Fragenhorizonts wird erst voll sichtbar, wenn wir auch eine sozialgeschichtliche Konfrontation vornehmen. Befragen wir für die Normannenzeit die Personen, die als Provinzialkämmerer in den Königsdienst traten, nach sozialer Herkunft, ständischer Qualität, wirtschaftlicher Tätigkeit, politischem Einfluss, verwandtschaftlichen und geistlichen Verbindungen, so stoßen wir auf eine relativ einheitliche soziale Gruppierung. Die Kämmerer gehörten, und dazu dient der Katalog der Barone oft schon als erste Hilfe, in der Regel dem niederen Lehnsadel an. Die Bezeichnung Miles ist nicht ungewöhnlich. Zahlenmäßig stark vertreten sind die Nachkommen des langobardischen Adels der untergegangenen Fürstentümer, deren Rang der Erfolg der Normannen gemindert hatte und die sich oft mit der Rolle städtischer Patrizier ohne Lehen bescheiden mussten. Kämmerer der normannischen Könige waren mit zwei Filangeri Angehörige einer Familie normannischer Barone, die erst während der Kämpfe Roberts Giscard um das Fürstentum Salerno auf dem Boden des Prinzipats, wie diese Provinz später hieß, sesshaft geworden waren. Aber auch drei Russi aus Salerno, die einen Ademarius Comes als Groß- oder Urgroßvater nannten, der eben jenen langobardischen Adel repräsentierte, der dieser Ansiedlung zum Teil hatte weichen müssen. Die Russi ihrerseits waren durch Heirat Verwandte des von 1172 bis 1189 im Prinzipat wirkenden Justiziars Lukas Guarna. Dieser Lukas Barner konnte sich seinerseits der Abkunft von einem Kämmerer Herzog Wilhelms rühmen, was er, wenn er sich vorstellte, in seinen Urkunden auch regelmäßig tat. Er verdankte sein hohes Amt, allerdings sicher auch der Protektion seines Verwandten, des königlichen Familiaren, Erzbischof Romuald von Salerno. Nach Herkunft und Stand, das kann diese Beispielgruppe zeigen, bestand zwischen Justiziaren und Kämmerern nur ein gradueller, nicht ein substanzieller Unterschied. Am Sitz des Palermitaner Hofes führten anstelle der Barone und Ritter in der Regel bürokratische Experten griechischer, arabischer und bald auch lateinischer Abkunft die Geschäfte. So etwa der hochgebildete Grieche Eugenius, dann der von 1167 bis 1187 wirkende Magister Palatinus Camerarius Gaitus Ricardus, ein christianisierter Araber. Eine bemerkenswerte Ausnahme machte Walter von Modica, ein normannischer Baron, der Wilhelm II. Einerseits als Konnetabel seiner Garde und Admiral der Flotte diente, andererseits aber auch als Magister Duane Baronum et de Secretis zeitweise eine hohe Stellung in der Finanzverwaltung innehatte. Träger der Finanz- und Wirtschaftsverwaltung der Krone waren somit in der späteren Normannenzeit eindeutig das niedere Baronat, ein diesem eng verbundenes, aus adligen Formen herkommendes städtisches Patriziat und die hauptstädtische Expertenaristokratie. Vertreter der Geldwirtschaft, also kapitalkräftige Bankiers und unternehmende Kaufleute, trifft man nirgends. Die feudale Welt blieb vom Palermitaner Hof und einzelnen Ausnahmen abgesehen unter sich. Als im Jahre 1266 der Apparat der Finanzverwaltung mit seinen Funktionären und Archiven überraschend bruchlos das Banner des taufischen Dienstherrn mit den Zeichen des neuen französischen Königs vertauschte, bot dessen Stellenplan sozial erneut ein relativ einheitliches, aber zugleich grundlegend gewandeltes Bild. Nicht mehr der städtische oder ländliche, in jedem Fall der agrarischen Welt und dem ritterlichen Leben verbundene niedere Adel, sondern Kaufleute und Bankiers waren jetzt in der Regel die Diener der Krone für die Verwaltung ihrer fiskalischen und ökonomischen Rechte in den Provinzen. Reiche Kaufleute aus Amalfi und Ravello, die nach den außenwirtschaftlichen Rückschlägen des 11. und frühen 12. Jahrhunderts in einer kommerziellen Ausbreitung großen Stils in vielen Teilen des Königreichs Fuß gefasst hatten, dominierten mit eindrucksvoller Ausschließlichkeit in den finanziell bedeutsamen Ämtern des Staates. In der 8. und 9. Indiktion, also von 1264 bis 1266, waren die Beamten an der Spitze der Provinzen fast ausnahmslos Ravellesen. Und unter dem ersten Anjou trat nur insofern ein Wandel ein, als die hier sichtbare lokale Verengung wieder einer größeren räumlichen Differenzierung Platz machte. Der hier aufgezeigte Kontrast bestimmt unsere weiteren Fragen. Wie kam es zu der Verbindung der Krone mit einer dem Staat bis dahin eher fernen Kaufmannschaft? Und welche ökonomischen, gesetzlichen oder organisatorischen Änderungen waren einerseits Ursache, andererseits Folge dieses Bundes? Die finanzielle Überlegenheit des sizilischen Königs im Vergleich mit anderen europäischen Monarchen war den Zeitgenossen durchaus bewusst. Ja, sie erschien ihnen im verklärenden Gegenlicht angesichts ihrer eigenen Armut. Sie war einerseits das Ergebnis einer produktiveren und in den monetären Formen weiter fortgeschrittenen wirtschaftlichen Struktur, zum anderen die Folge einer sich Schritt für Schritt gegenüber den partikularen Kräften durchsetzenden Zentralgewalt, die dank der von ihr ausgebildeten, die feudalen Ordnungen sprengenden oder über sie hinausgreifenden provinzialen und damit auch rationalen inneren Staatsgliederung in der Lage war, Institutionen auszubilden, um das vorhandene wirtschaftliche Potenzial für die Krone nutzbar zu machen. Dieses geschah einerseits durch eine genaue und kontinuierlich beibehaltene Erfassung der Ländereien der Krone und der Vasallen mit ihren Grenzen, Hintersassen und Leistungspflichten in den großen Plateae und Divise. Zum anderen durch das Festhalten und Fortentwickeln eines Systems indirekter Steuern, dem sich der Untertan bei seiner wirtschaftlichen Betätigung kaum entziehen konnte. Sie trafen den Warenverkehr in den Häfen und auf den Märkten als Zölle in vielen Variationsformen und mit noch mehr Namen: Plateaticum, Portagium, Passagium, Pedagium, Ancoragium, Palangagium, Scalaticum, Ius Johanne, eine Liste fast ohne Ende. Neben den vom Fiskus getragenen und damit nur gegen Abgaben zu nutzenden öffentlichen Einrichtungen wie Wagen, Mühlen, Backöfen, auch Bädern, bestanden staatliche Monopole für bestimmte Arbeits- und Produktionszweige, etwa für die Thunfischerei oder das Färben. Diese finanziell nutzbaren Rechte der Krone waren auf der lokalen Ebene der Terra in der Bajulation zusammengefasst. Man darf in der Bajulation deshalb gleichzeitig eine Bezeichnung für die untere staatliche Verwaltungseinheit wie für die von ihr umschlossenen staatlichen und fiskalischen gerechtsamen Sinn. In der Normannenzeit bildeten diese fast stets noch eine Einheit ohne Aufschlüsselung. Das zeigen die 10 Formeln der Kirchenprivilegien, aber auch die Zeugenaussagen der späteren Zeit. In der Regel umfasste die Bajulation, jetzt unter finanziellen Gesichtspunkten, den Zoll, den Schlachthof, die Abgaben der Zinsleute, die Ertragszehnten des Kronguts und das Bankum Justitiae, das Gericht und die Gerichtsgefälle. Auf der Bajulation, die bei einer Verleihung auch im Namen des Belehnten wahrgenommen werden konnte, ohne dass sich an ihren lokalen Funktionen etwas änderte, baute die provinziale und zentrale Organisation der Finanzverwaltung auf, die in der Zeit Wilhelms II. Ihre definitive Gestalt gewann, nachdem Roger II. Mit der Einsetzung der Kämmerer in den Herrschaftsteilen des Festlandes und der Weiterführung oder Umbildung der in Palermo vorgefundenen Einrichtungen die entscheidenden Weichen gestellt hatte. Unter Wilhelm II. War bereits ein relativ dichtes und festgefügtes Netz von Kämmerern mit territorialer Kompetenz für einzelne, meist mit dem Justiziariat zusammenfallende Provinzen entstanden. Die Abgrenzung ihrer Aufgaben unterlag manchem Wandel, bewegte sich aber in einem längeren Prozess in der Richtung, der auch später die Konstitutionen Ausdruck verliehen. Der Justiziar nahm die Kriminal-, der Kämmerer die Zivilgerichtsbarkeit war, in der er als Appellationsinstanz des bei den örtlichen Richtern und Bajoli beginnenden Rechtszuges fungierte. Von gleichem Gewicht waren des Kämmerers administrative Funktionen, die Verwaltung des Kronguts in der ganzen Vielfalt von der Feststellung der Leistungspflichten bis zur Verwertung von Einkünften und Erträgen. Im Lehnswesen führte der Kämmerer die Aufsicht über die Abgaben und Pflichten der Barone, deren Umfang er, wie der erhaltene Katalog zeigt, auch durch Inquisitionen feststellte. Bei einem Streit um die Lehnsleistungen war sein Gericht zuständig. Wahrscheinlich oblag es ihm auch, die vormannschaftliche Verwaltung der Baronien bei Minoritäten zu regeln und freiwerdende Lehen einzuziehen. Für die Sektoren der wirtschaftlich nutzbaren Hoheitsrechte, also Zölle und Monopole, Manufakturen und Münzen, fehlen unmittelbare Zeugnisse für die Aktivität der Provinzialkämmerer. Ob die Portulani und Doanerii, die den Betrieb der Zollämter und Häfen leiteten, ihnen unmittelbar oder nur indirekt über die Bajuli unterstellt waren, erfahren wir aus der Normannenzeit nicht. Man muss jedoch sicher mit lokalen Varianten rechnen. Angesichts der hier sich insgesamt abzeichnenden Aufgabenschwerpunkte im Lehnswesen und Rechtsleben ist es jedoch nicht unverständlich, dass die Inhaber des Kämmereramtes der feudalen Ordnung und ihren Lebensgewohnheiten zunächst näher standen als der kommerziellen Welt. In der feudalen Ordnung war das Amt auch seiner Herkunft nach verwurzelt. Institutionen und Ämter mit Kompetenzen, die von der Hauptstadt Palermo aus das ganze Königreich, von den Grenzen des Kirchenstaates bis zur Straße von Tunis erreichten, schufen erst Reformen der frühen 70er Jahre des 12. Jahrhunderts. Sie lösten die von Wilhelm I. zuerst eingesetzten Magistri Camerarii Totius Apuliae et Terrae Laboris ab und stellten neben die bis dahin für Sizilien und zeitweise auch Kalabrien zuständige Duana de Secretis, die neue Duana Baronum, deren Magistri von 1174 bis 1194 regelmäßig das Festland bereisten, den dortigen Kämmerern Anordnungen erteilten oder von ihnen Rechenschaft forderten, während die Magistri Duane de Secretis ihre Tätigkeit auf Sizilien und Kalabrien konzentrierten. Man darf sich durch die verschiedenen Namen nicht täuschen lassen. Beide Duane hatten der Sache nach gleichartige Kompetenzen, die Lehnsachen wie das Krongut betrafen, Fiskalrechte wie die Registrierung der Besitzwechsel von Grund und Boden, ja wahrscheinlich auch die Verwaltung des Stadtschatzes. Die beiden Duane in Palermo muss man, modern gesprochen, als zwei Abteilungen einer Behörde verstehen, deren Name in der lateinischen, aus dem griechischen unmittelbar abgeleiteten Form Magnum Secretum lautete. Diese große Sekretie kannte nach den Forschungen von Jameson, Caravale und Mazzarese Fardella, um die letzten Stimmen zu nennen, keinen personalen Leiter, sondern eine abgestufte Hierarchie kollegialer Gremien. Zunächst in dem Kreis der Archonten, der Vorsteher der Douane und der über diese noch hinausragenden zweiten Gruppe von drei Pfalzkämmerern, wie ich das einmal verkürzend nennen möchte, die die gemeinsame Spitze beider Douane bildet. Das Besondere dieser auf der Bajulation in der Terra aufbauenden und über die Zwischeninstanz der Provinzialkämmerer in der Sekretie gipfelnden Organisation der Finanzverwaltung möchte ich hier unter dem Aspekt der Gesamtkonzeption des Referats in zwei Punkten zusammenfassen. Einmal fehlte dem normannischen Hof das personale Großkämmereramt mit zentralen Funktionen, so wie es sich etwa an der Kurie und auch nördlich der Alpen entwickelte. Zum anderen war das Magnum Secretum eine Institution, die gleichzeitig zentrale und provinziale Funktionen hatte. Das äußerte sich nicht nur in der unterschiedlichen territorialen Kompetenz ihrer beiden Abteilungen, sondern vor allem auch darin, dass die Sekretie gleichzeitig für die nördlichen Provinzen des Königreichs die Spitze des provinzialen Apparats war und in den südlichen Provinzen dessen Funktionen selbst wahrnahm, allerdings, und das scheint mir für die Zukunft bedeutsam, ohne in der Struktur ihrer Kompetenzen eine unmittelbare Analogie zu dem Kämmereramt auszubilden. Die Ämter in der Finanzverwaltung wurden im Auftrag des Königs versehen. Die Konstitutionen hatten dafür den Terminus technicus ad credentiam. Der Diener führte das Amt in eigener Regie, aber auf Rechnung des Königs gegen Sold und Unterhalt. Nach einem Bescheid Friedrichs II. An die Rationalen zu urteilen, scheint es schon in der Zeit Wilhelms II. Möglich gewesen zu sein, das Kämmereramt zu pachten oder, um auch hier die Formel der Konstitutionen zu verwenden, das Amt ad extalium oder ad gabellam zu übernehmen. Aus den Jahren Wilhelms II. Selbst fehlte es an unmittelbaren Zeugnissen. Zu bedenken ist bei der Bewertung dieser späten Überlieferung auch, dass der Ausdruck Camerariatus nicht immer auf das Amt des Provinzialkämmerers fixiert war. Es gab etwa in Pescara, Policoro und Atessa auch lokale Camerarii, die man eher neben den Bajulus stellen muss. Die Verpachtung der Bajulation ist dagegen aus dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts so gut verborgt, dass sie die Regel gewesen sein dürfte. Ausdrücken wie immere, emtor, bedienten sich in Zeugenverhören gerade diejenigen, die selbst oder deren Vorfahren solche Ämter innegehabt hatten. In Bari etwa verkaufte der Pächter der 15. Indiktion im Jahre 1196-97 die Bajulation der Stadt mit ihrem Zubehör an ein Konsortium von Mitbürgern, offenbar ohne dass die zuständigen höheren Instanzen eingeschaltet waren. Diese Form der Ämterpacht im lokalen Bereich setzte in den Städten das Vorhandensein einer sozialen Schicht voraus, die nach ihrer Kapitalausstattung und Ausbildung in der Lage war, allein oder im Konsortium die vielseitigen Funktionen der Bajulation zu übernehmen. Da diese Aktivierung des bürgerlichen Elements für die staatliche Verwaltung durchweg Widerhall fand, kann man an ihrer Existenz nicht zweifeln. Zu dem Kreis der potenziellen Bajuli gehörten fast immer Richter und Notare, auch einheimische Kaufleute. Ich möchte diese Schicht gern als die lokale Honoratiorenschicht bezeichnen, obwohl dieser Ausdruck unterschlägt, dass die Verbindung zum Staat in erster Linie durch ihr Erwerbsstreben bedingt war. Ob Und in welchem Umfang, nach dem Dynastiewechsel des Jahres 1194, Änderungen in der Finanzverwaltung vorgenommen wurden, ist mehr zu erahnen als zu erfassen. Die Regierungszeit Heinrichs VI. War auf diesem Sektor wie auf anderen offenbar eine Zeit der Improvisationen und die geringe Zahl der Zeugnisse aus den Jahren der 1198 ausbrechenden und erst nach 1220 wieder überwundenen Anarchie widersetzt sich jedem Versuch einer Rekonstruktion. Sicher ist jedoch, dass die Sekretie in diesen Jahren auf den Status einer provinzialen Institution zurückfiel. Die fassbaren Aktivitäten ihrer Magistri konzentrierten sich unter Heinrich VI. Und Konstanze auf Sizilien und Kalabrien. In Apulien füllte die so entstandene Lücke offenbar 1197 der deutsche Friedrich von Hohenstatt als Magister Camerarius aus. Er unterstand dem Reichslegaten Konrad von Hildesheim, der sich seinerseits auf den Rat des früheren Admirals Eugenius stützte. Und eben dieser Eugenius erhielt 1198 unter Konstanze den Titel eines Oberkämmerers für Apulien und die Terra di Lavoro und damit territorial den gleichen Aufgabenkreis zugewiesen, den er unter Wilhelm II. Als Magister Duane Baronum versehen hatte. Ob das neue Amt, mit dem eine von Wilhelm I. geschaffene, nach der Errichtung der Duana Baronum verschwundene Institution wieder auflebte, längere Zeit Bestand hatte, ist angesichts der Zeugnislücke von 1202 bis 1220 nicht zu entscheiden. Zum Zeitpunkt der Rückkehr Friedrichs II. In das Königreich bot die provinziale Finanzverwaltung um 1220 vielmehr folgendes Bild. In den Provinzen des Nordens, also in den Abruzzen, in Terra di Lavoro, Prinzipat und Apulien, residierten jeweils ein, mitunter auch zwei Kämmerer, die jetzt zum Teil schon mit dem klangvolleren Titel eines Magister Camerarius die herkömmlichen administrativen, zivilrechtlichen und fiskalischen Befugnisse wahrnahmen. Ihre Befehle empfingen sie ohne unmittelbare Zwischeninstanz vom Herrscher. Erkennbar ist eine Tendenz, die von den Justiziariaten gebildeten Provinzen zu größeren regionalen Einheiten zusammenzufassen, etwa Terra di Lavoro und Prinzipat gemeinsam einem Oberkämmerer oder einer Oberkämmerergruppe anzuvertrauen. Für Kalabrien waren auch jetzt noch in der Regel die sizilischen Sekreten zuständig, denen jedoch hier im Unterschied zur Insel Provinzialkämmerer zur Seite standen. Zeitweise war jedoch auch die Region als Tota Calabria eigenen Oberkämmerern unterstellt. In der sizilischen Sekretie führte die Vereinigung der bisher getrennten Abteilungen und die damit gegebene geografische Reduktion ihrer Kompetenzen dazu, dass an die Stelle der kollegialen Lenkungsorgane eine personale Spitze trat, der Duane de Secretis et Questorum Magister oder in der immer mehr üblich werdenden Kurzform der Secretus. Die Provinzialisierung ging jedoch noch weiter. Das Amt wurde sogar aufgegliedert. Dem 1219 genannten Secretus Panormi entsprach zweifellos ein Secretus Messane. Mit anderen Worten, die Zentralbehörde Wilhelms II. Hatte sich bis um 1220 in zwei Provinzialinstanzen mit verschiedenen Residenzen verwandelt, von denen die eine das westliche, die andere das östliche Sizilien betreute und gleichzeitig für Kalabrien zuständig war. Die Grenze bezeichnete der Flusslauf des Salso, der Sizilien in der Tat nicht ganz korrekt in zwei von Norden nach Süden scheidbare Hälften trennt. Die mit dem Capuaner Hoftag Ende 1220 eingeleitete Revokationspolitik blieb innerhalb der provinzialen Behördenorganisation ohne unmittelbare Folgen. Für die Revokationen wurden zwar wiederholt besondere Kommissare eingesetzt, die sich aus dem Großhofgericht oder der Hofkapelle rekrutierten, aber neue Institutionen der provinzialen Finanz- und Wirtschaftsverwaltung entstanden im ersten Jahrzehnt kaiserlicher Herrschaft in Sizilien nicht. Die Krise der monarchischen Gewalt im Königreich, die Friedrich II. Mit dem Frieden von San Germano nach außen hin bannte, mündete im Innern in die große Verfassungskodifikation der Konstitutionen. Ihr Seitenstück und ihre Ergänzung waren seit dem April 1231 eine Serie von Reformen des Wirtschaftslebens, die den Handels- und Warenverkehr in einem bisher ungeahnten Ausmaß staatlicher Kontrolle und Abschöpfung unterwarfen, die den Staat in Gewerbe und Handel zum Teil als Alleinunternehmer im ganzen Königreich etablierten und dem schon in Capua verkündeten Revokationsprogramm neue Ziele setzten, die in den Stadtgründungen der 30er Jahre gipfelten. Die Färbereien in der Hand der Juden, einer der größten Gewerbezweige innerhalb des Königreichs, verloren die Kirchen von einem Tag zum anderen. Die Judenkonsortien traten in den Dienst des Staates, der durch Betriebskonzentration und territorial eingeschärfte Monopolrechte seinen Gewinn zu steigern versuchte. Die von den Normannen überkommene Seidenmanufaktur ergänzte ein gleichfalls zunächst von Juden ausgeübtes Handelsmonopol, das vor allem in Apulien und auf Sizilien in öffentlichen und privaten Salinen gewonnene Salz, aber auch Artikel, die im Lande selbst kaum produziert wurden, wie Eisen, Stahl und Pech, kauften seit 1231 vom Staat bestellte Funktionäre in den Provinzen zentral ein und veräußerten sie für dessen Rechnung. Auf dem wichtigsten Sektor sizilischer Exportwirtschaft, im Getreidehandel, begann die Krone die umfangreiche Eigenproduktion und die eingesammelten Ertragsanteile fremder Erzeugung in eigener Regie kaufmännisch zu verwerten, allerdings ohne wie sonst aus der staatlichen Souveränität ein Monopolrecht abzuleiten. Den Warenverkehr des Außen- und Binnenhandels lenkten die neuen Verordnungen zur kontrollierenden Abschöpfung durch alte und neue, aber jetzt einheitlich in staatlicher Regie geführte Warenmagazine, die Fundika. Andere Vorschriften regelten die Überwachung der Häfen, deren Zahl durch Neugründungen noch vermehrt wurde. Hinter dem programmatischen Begriff der Nova Statuta aber verbargen sich nicht nur die neuen Monopole, sondern auch ein zusätzlicher Fächer neuer Steuern und Abgaben, etwa für Maße und Gewichte, für das Wechseln und Schlachten, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Umwandlung von Dienstleistungen wie Marinaria und Lignamina in Geldzahlungen unterstreicht nur in diesem summarischen Überblick schon angedeutete Akzentuierung der wirtschaftlichen Aktivität des Staates. Ohne die Domäne und ihre Agrarwirtschaft zu vernachlässigen, erschloss er auf den Wegen der Vergangenheit, aber mit neuer Systematik und Konsequenz, Handel und Gewerbe einem allgegenwärtigen Fiskalismus. Ein so expansives Ausgreifen in das Wirtschaftsleben, wie es die Verordnungen und Statuten der Jahre 1231-32 widerspiegeln, beinhaltete eine Ausweitung der Ausgaben mit der Bildung neuer Schwerpunkte, für die der eingespielte Apparat weder quantitativ noch qualitativ gerüstet war, obwohl die ersten Dekrete des Jahres 1231 sich noch an die traditionell zuständigen Oberkämmerer oder die Justiziare richteten und die im gleichen Jahre verabschiedeten Konstitutionen am überkommenen System der Ämterverfassung festzuhalten schienen. Im lokalen Bereich war es fortan nicht mehr möglich, die Allzuständigkeit der Bajulation aufrecht zu erhalten. Die Einheitsverwaltung der staatlichen Rechte auf der unteren Ebene fiel den Reformen zum Opfer. Neben die Bajuli traten die Fundikarii als Vorsteher der Wagenmagazine und als Zöllner, die Portulani als Hafenaufseher, die Prokuratores als Verwalter der Domänen und anderer Rechte, aber auch noch weitere Funktionäre mit den verschiedensten, oft durch lokale Konstellationen bedingten Titeln. Die Nova Statuta führten dazu, dass die von ihnen angesprochenen Dienstleistungen, wie die Schlachthöfe oder Färbereibetriebe, von der Bajulation gelöst wurden. Die Auflösung der unteren Verwaltungseinheit in autonome Funktionen wiederholte sich auf der Ebene der Provinzen und Regionen, wobei ich unter den letzteren die räumliche Zusammenfassung mehrerer Justiziariate verstehe, also etwa den Zusammenschluss von Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto und Basilicata zu Apulien. Hier entstand, da etwa die Monopole im Gegensatz zur frühtaufischen Zeit in den meisten Fällen außerhalb des Kämmereramtes angesiedelt wurden, durch Funktionsabspaltungen vom Kämmereramt oder auf der Basis neu entstandener Aufgabenbereiche eine ganze Gruppe neuer Amtsträger, deren Magistertitel ihren provinzialen oder regionalen Rang bekundete. Das Salz- und Eisenmonopol versahen in den Provinzen von Anfang an besondere Magistri Salis et Ferri. Für die Warenmagazine waren analoge Magistri Fundicarii, für die Häfen Magistri Portulani, für die Bewirtschaftung der Krongüter Magistri Massarii zuständig, wobei es an dieser Stelle unerheblich bleiben mag, ob die Titel innerhalb der folgenden Jahrzehnte zufällig früher oder später nachweisbar sind. Wichtiger ist, dass ihre Position in der Verwaltungshierarchie offenbar in den ersten Jahren starken Schwankungen unterlag, da das klärende Wort des Gesetzgebers ausblieb. Tatsächlich wurde die staatliche Verwaltung des Finanzwesens von der Dynamik dieser Wirtschaftsreformen so unmittelbar ergriffen, dass ihre gesamte Organisation aus den Fugen geriet und erst auf dem experimentellen Wege von Reformen nach verschiedenen Richtungen hin die klare und überschaubare Struktur gewann, die ihr beim Übergang zu den Anjou eigen war. Bezeichnend für den Wildwuchs des ersten Jahrzehnts nach den Wirtschaftsreformen ist die langfristige Verlagerung der finanziellen Kompetenzen der Oberkämmerer in den größten Regionen des Königreichs auf eine Gruppe von drei Staatsdienern, von denen nur einer, der sizilische Sekret, ein überkommenes Amt bekleidete, während die anderen die Summe ihrer Vollmachten, die auch die Befehls- und Anstellungsgewalt über Kämmerer und andere Beamte auf der provinzialen Zwischenstufe sowie das Recht zur Verpachtung der Bajulation einschloss, offenbar nur einer speziellen Kommission des Kaisers verdankten. Es handelt sich bei diesen drei Beamten oder Funktionären um den 1233 ernannten, in Messina residierenden Sekreten, 1239 gestorbenen Matthäus Markla Faber, den von 1231 bis zu seinem Tode um 1237 in Apulien tätigen Logotheten Andreas und um den 1232 zum Oberprokurator von Prinzipat und Terra di Lavoro bestellten, dort 1239 abgelösten Angelus de Marra. Solange sie in diesen Regionen wirkten, verkümmerte, ja erlosch nach einiger Zeit das Amt des Oberkämmerers. Das von Angelus de Marra bekleidete Amt war, was dem lateinischen Titel Magister Procurator de Manii Morticiorum et Excadentiarum ad nostram curiam spectantium et Executor Novorum Statutorum unmittelbar zu entnehmen ist, selbst ein Produkt der Reformen mit einer speziellen regionalen Kompetenz für die Nomenenverwaltung, die Revokationen und die neuen Statuten. Aber wenn Angelus, der vom Kaiser auch als Familiar bezeichnet wurde, in eigenen Urkunden den Amtstitel keineswegs immer gebrauchte, so zeigt das nur, dass er seine Stellung in einer Reduktion umschrieb. Man braucht sich unter diesem Aspekt nur den Verteiler der kaiserlichen Aufforderung zur Nennung der früheren Funktionäre und Kommissare vom Oktober 1239 anzusehen, in der Angelus de Marra und des Logotheten Andreas Nachfolger Thomas von Brindisi ohne jeden Titel, aber als Repräsentanten der in ihrer Hand zentralisierten Finanzverwaltung Apuliens und Kampaniens aufgeführt sind, um zu erkennen, dass seine Angelus-Position der des Logotheten Andreas und der des Sekreten Matthäus Matafaba entsprach. Mit diesen drei Männern erfassen wir also die Personengruppe, die das wirtschaftliche Reformprogramm von 1231-32 langfristig in die Tat umsetzte. In Apulien und in Sizilien war bis in die Zeit Karls von Anjou hinein die Erinnerung an die Tempora Andreae Logothetae oder an Matthäus Matafaba nicht verblasst, sondern als Nachhall der damals eingeführten Neuerungen unmittelbar lebendig. Der Logothet Andreas, dessen Heimat man zu Unrecht in Bari oder Tarent gesucht hat, stammte vielleicht aus Salerno. Zuletzt lebte er jedoch in Apulien. Er machte in der Kanzlei Karriere und stieg als einer der Begleiter Friedrichs II. 1212 zum Logotheten, einige Zeit später auch zum Protonotar auf. Er bleibt aber für uns in diesen Ämtern eine so blasse Figur, dass die Funktionen des Logotheten von seinem Wirken her nicht zu erhellen sind. Kurz vor der Rückkehr des Kaisers nahm er mit dem Erzbischof Reinhard II. Von Capua um 1219 eine Art von Reichsverweserschaft auf dem Festland wahr. In den Vordergrund rückte er erst bei den Wirtschaftsreformen von 1231, zunächst am Hofe, dann in der ihm anvertrauten Region Apulien. Andreas händigte den Delegierten der Juden aus den Provinzen zusammen mit dem Erzbischof Jakob von Capua das Statut über die Färbereien aus und er führte die Nova Statuta in Apulien ein. Er verpachtete dort Staatseinkünfte, bestimmte die Provinzialbeamten und ließ neue Münzen in Umlauf bringen. Der Kaiser belehnte ihn während dieser Zeit mit Terlizzi, sodass Andreas zumindest zuletzt dem Lehnsadel angehörte und als Stadtherr ein mächtiger Baron war. Der sizilische Sekret Matthäus Matafaba ist wegen seines Familiennamens häufig dem in Sizilien verbliebenen arabischen Bevölkerungselement zugeordnet worden, dem noch sein zweiter Nachfolger Obertus Falamonaca angehörte. Er entstammte aber einer Salernitaner Familie. Der Titel Miles weist ihn sogar als Ritter aus und sein Verwandtenkreis ebenso wie seine frühere Karriere rücken ihn sozialgeschichtlich in die Nähe jener normannischen und frühstaufischen Kämmerer, die seit langem aus seiner Heimatstadt hervorgingen. Als Oberkämmerer von Apulien fiel er offenbar aufgrund einer Denunziation im November 1230 in Ungnade, kam sogar in Haft, wurde jedoch rasch wieder rehabilitiert und war noch einige Zeit Oberkämmerer des Prinzipats, ehe er seit 1233 als Sekret daran ging, den Widerstand der Sizilianer gegen die neuen Statuten zu überwinden. Sein Werk war die Neugründung der Städte Monteleone in Kalabrien und Heraclea in Sizilien. Den Messinesen galt er 1254 als Urheber der Augmentatio Censorum et Terrariorum, die gegen die Antiqua Convetudo verstieß. Am Hofe bewahrte er sein Ansehen jedoch über seinen Hof hinaus. Der Kaiser stellte ihn anderen Beamten gern als Vorbild hin. Einer seiner Söhne bekleidete 1254 eines der Salernitaner Archidiakonate, ein anderer, der sich wie der Vater Miles nannte und in der Zeit Manfreds ein größeres Lehen innehatte, schloss sich 1268 der konradinischen Aufstandsbewegung an. Während Andreas und Matthäus sozialgeschichtlich traditionelle Gruppen von Staatsdienern repräsentieren, demonstriert Angelus de Marra unmittelbar die Verbindung der Krone mit dem kaufmännisch tätigen Bürgertum, die bis dahin nicht die Regel, sondern die Ausnahme war. Sein bürgerlicher Beruf war der eines Kampfsorn, eines in Wechsel- und Kreditgeschäften tätigen Bankiers. Das gleiche gilt schon von seinem Vater. Das schließt nicht aus, dass die Demara nach Lehen strebten und am Ende auch den Zutritt zur ritterlich-feudalen Gesellschaft fanden. Die Familie Demara stammte aus Ravella. Aus Ravello hatte ihr Tätigkeitsfeld aber nach Apulien verlegt und sich in Barletta angesiedelt. Angelus war nicht nur jahrelang Oberprokurator und Exekutor der neuen Statuten in Kampanien, zweimal, 1235 und 1238, übernahm er auch die Cabella Sete Calabriae und ließ dieses von ihm gepachtete Seidenmonopol durch Unterpächter versehen. Er blieb also auch als Staatsdiener trocken. Im Oktober 1239 berief ihn der Kaiser zusammen mit dem Ritter Marinus de Valle und dem Richter Eufrano de Porta zur Verwaltung des neu eingerichteten Staatsschatzes nach Neapel. 7 Monate später stieg Angelus gemeinsam mit dem gleichzeitig mit ihm als Oberprokurator abgelösten Thomas von Brindisi als Rationalis noch zum Vorsteher der neu eingerichteten Rechenkammer auf. Seine Söhne feuchten seinen Spuren. Jozzolinus zog als Magister Rationalis Manfreds und Karls I. durch seine überlegene Sachkompetenz und durch seine Habsucht Bewunderung wie Hass auf sich. Riso zeigte sein Talent und seinen Geschäftssinn unter den gleichen Herrschern als Sekret mehrerer Provinzen und als Thesaurarius am Hofe Karls I. Die durch das Wirken dieser, und ich möchte das durchaus sagen, 3 Reformer zwischen 1232 und 1239 entstandene irreguläre Verwaltungsstruktur, die den Oberprokurator an die Spitze der festländischen Provinzen führte, weil er auf seine Person und seine Institution die fiskalischen Kompetenzen konzentrierte, die sich aus der Ausweitung der Staatswirtschaft zwangsläufig ergaben, überdauerte auch die Verwaltungsreformen des Jahres 1239-40, so folgenreich sie in anderen Bereichen waren. Die Oberprokurationen von Kampanien und Apulien, die auch wesentliche Teile der Kämmererfunktionen einschlossen, bewahrten ihren Rang bis 1246, während in Kalabrien 1240 ein Oberkämmerer, der offenbar auch für die neuen Statuten zuständig war, den Sekreten ablöste, dem nun ganz Sizilien unterstellt wurde. Einen systematischen Versuch zur Vereinheitlichung der Finanzverwaltung unternahm die Krone erst mit den Novae Constitutiones über die einzelnen Ämter, die möglicherweise 1244 auf dem Hoftag zu Grosseto beschlossen wurden, aber vollständig erst zum Jahre der 5. Indiktion 1246-47 in Kraft gesetzt worden zu sein scheinen. Die in der zurückliegenden Zeit verwischten Grenzen zwischen den Funktionen der Oberkämmerer und der Oberprokuratoren wurden in Anknüpfung an die Gesetzestradition neu gezogen und ein klares Nebeneinander geschaffen. Die regionale Konzentration der fiskalischen Befugnisse wich einer erneuten Dezentralisierung. Die Justiziariate bildeten fortan die provinzialen Einheiten der Finanzverwaltung, nicht die größeren Regionen Apulien, Kampanien, Kalabrien und Sizilien. Die bei den Oberprokuratoren und Sekreten üblich gewordenen langen Amtszeiten, Matthäus Magrafaba 6 Jahre, andere 4 Jahre, endeten zum gleichen Zeitpunkt. Der einjährige Rhythmus galt fortan nicht nur als Norm, sondern auch als Regel. Die Bajulationen unterstanden wieder eindeutig den Kämmerern, denen bei der Aufreihung ihrer finanziellen Kompetenzen, die im Konstitutionentext noch den geringsten Raum einnahmen, jetzt auch die Nova Statuta zugeordnet wurden. Die Oberprokuratoren sahen sich auf Domänen und Revokationen beschränkt und durch die in der Praxis freilich nie vollzogene Gleichstellung mit den Magistri Fundicarii in ihrem Range gemindert. Ja, es gehörte zu den neuen Normen, dass sie eingezogene Gelder über die Oberkämmerer der Verwendung zuleiten sollten. Dem Einheitsdrang dieses Reformansatzes fiel sogar der in Sizilien traditionelle Sekretentitel zum Opfer, sodass die sizilischen Provinzen seither wie die Justitiariate des Festlandes von Oberkämmerern und Oberprokuratoren verwaltet wurden. Man kann es kaum als Zufall ansehen, dass die Stellen der Oberkämmerer nach 1246 häufiger mit Männern besetzt wurden, die sich durch den Judex-Titel qualifizierten, als das sonst der Fall war. In den nächsten 3 Jahren sind im Prinzipat und in der Terra di Bari jeweils 2, in der Terra di Lavoro 1 Richter nachweisbar, 5 der 6 hier überhaupt bekannten und noch mehr als die Hälfte der in diesen 3 Jahren hier jeweils tätigen Beamten. Richter waren in ihrer Mehrzahl auch die Funktionäre gewesen, die vor 1240 als Dromänen Prokuratoren gewirkt hatten. Dieses gesetzeskonforme System hielt sich jedoch nur 3 Jahre. Seit 1249 hieß der nun wieder für ganz Sizilien zuständige Beamte, wie früher, Magister Duane de Secretis et Quaestorum. Es handelte sich um den letzten Oberprokurator Apuliens nach der 1246 preisgegebenen Ordnung. Seine Kollegen auf dem Festland nannten sich, wiewohl ebenfalls wieder für mehrere Provinzen zuständig, noch Oberkämmerer. Aber wenn man erfährt, dass die Beamten dieses und der nächsten Jahre in der Mehrzahl Ravellesen waren oder aus der Barletaner Kaufmannschaft hervorgingen, kann man den Rückschlag des Pendels zu dem von Angelus dem Marra verkörperten neuen Typus des Staatsdieners gar nicht verkennen, auch wenn dieser vor 1246 nicht in so eindeutiger Überlegenheit nachweisbar ist, wie zwischen 1246 und 1249 die Richter. Ganz übersehen wurden in diesem Zusammenhang bisher 2 ephemere Reformversuche, die König Konrad und Manfred noch einmal zu Beginn seiner 2. Regentschaft unternahmen. Sie schufen eine Personalunion von Justiziar und Kämmerer auf der Ebene des Justiziariats und betrauten mit dieser Doppelaufgabe ritterliche Adlige. Länger als 1 oder höchstens 2 Jahre bewährte sich diese Kumulation jedoch nicht, wenn überhaupt. Sie dokumentiert aber unbestreitbar die Tatsache, dass weder die Novellen noch die sich ohne deren Deckung wieder einbürgernde Praxis als eine befriedigende Lösung für die provinziale Finanzverwaltung angesehen wurden. Blicken wir nun der Verdeutlichung halber noch einmal zurück. Um das sukzessive Eindringen der hier stets pars pro toto genannten Amalfitaner in die staatliche Finanzverwaltung ganz zu übersehen. Es gibt in der Tat schon vereinzelte Zeugnisse aus den Jahren vor 1231, wenn auch nicht aus der normannischen Zeit. Zuerst begegnet uns Rogerius Pirontus, ein Amalfitaner aus Brindisi, der um 1200 Kämmerer der Terra d'Otranto war und an der Spitze der Stadtgemeinde von Brindisi einen Handelsvertrag mit Venedig vereinbarte. 2 Kaufleute aus Cala, Matthäus und Johannes de Romagna, waren seit 1223 die Vorgänger des Matthäus Maglafaba im Amt des Sekreten von Messina, ein anderer 1231 Oberkämmerer von Kampanien. Auf das Ganze gesehen aber überwogen auch im ersten Kaiserjahrzehnt Friedrichs II. In Sizilien Männer von der Art des Salernitaners Philippus de Vallone oder des Reginas Petrus de Logoteta, deren Verwandte auch Justiziare oder Kastellane sein konnten. Und es ist sicher kein Zufall, dass unter den 3 Staatsdienern, die das Reformprogramm langfristig in den Provinzen verwirklichten, zahlenmäßig das traditionelle Element noch überwog. Unter den Helfern, die diese Männer in den ihnen anvertrauten Regionen aufboten, ja mehr und mehr aufbieten mussten, weil die monopolistisch gehandhabte Staatswirtschaft mehr und vor allem kapitalkräftige Funktionäre verlangte, da das expansive indirekte Steuersystem mit dem Institut der Verpachtung leichter zu voraussehbaren Einkünften führte, braucht man sich jedoch nicht lange umzusehen, um den schrittweisen Umschlag zu erkennen. Des Logotheten Andreas, Mitarbeiter in der Terra d'Otranto, als Oberprokurator und Magister Fundicarius, war Johannes Pirontus, der später das gleiche Amt noch in den Abruzzen bekleidete. Ein anderer, Sire Sanson, stieg über die Pacht der Färberei, das Amt des Fundicarius und die Pacht der Bajulation bis zum Kämmerer der Terra d'Otranto auf. In der nächsten Generation der Oberprokuratoren waren die Akzente auch schon entsprechend anders gesetzt. Petrus Castaldus, der 1240 in Apulien Oberprokurator wurde, Ricardus de Pulcaro, der 1239 den Angelus de Marra ablöste, waren Vertreter kaufmännisch tätiger Geschlechter und mit Sicherheit war das auch einer ihrer Nachfolger, der Barletaner Kampsor Hugo de Lilla. Überblickt man auf das Heer der niederen Kämmerer, Prokuratoren, Portulanen und Kommissare, das sie heranzogen, wird deutlich, dass sie nur den Vortrupp einer größeren Bewegung darstellten, die Amalfitaner, Ravelleser und Scaleser Handelsherren mitsamt ihren apulischen, kampanischen und sizilischen Zweigen, ebenso wie andere Neapolitaner, Barletaner und Bareser Mercatores et Campsores dazu führte, das Feld ihrer wirtschaftlichen Aktivität mehr und mehr im Staatsdienst zu suchen. Nach dem Fehlschlag der Reformen von 1246 waren die Jahre seit 1250 die Straße eines einzigen Siegeszuges der Amalfitaner. Alle höheren Finanzbeamten Apuliens, die wir aus dem Jahrzehnt zwischen 1252 und 1262 kennen, waren Ruffulli, Freccia oder Rogadelli. Ihnen folgte 1264 auf 65 ein Demacher. In den übrigen Provinzen sah es nicht viel anders aus. Die hier nur im Überblick nachgezeichneten Experimente in der Organisation des provinzialen Finanzwesens seit 1231 versteht man nur, wenn man sie als Anpassungsversuche an die von den Wirtschaftsreformen geschaffene Expansion der Staatswirtschaft betrachtet, der das Amt des Provinzialkämmerers, so wie es die Konstitutionen und selbst ihre Novellen definierten, nicht korrespondierte. Deshalb füllten andere Ämter wie die Oberprokuration, die mehr auf die neuen Aufgaben zugeschnitten waren, mit improvisierter Zuständigkeit die Lücke aus, wobei es kein Zufall ist, dass gerade der Exekutor Novorum Statutorum als Vollstrecker dieser Politik und die von ihm herangezogenen Helfer aus der bürgerlichen Wirtschaft die größte Dynamik entfalteten. Die Experimente waren zugleich bedingt durch den neuen Typus des Staatsdieners, der die Ämter in der Provinzialverwaltung seither in steigender Anzahl übernahm und angesichts seines dabei zu leistenden Einsatzes auf die Dauer auch erwartete, dass seine Kompetenzen auf seine Möglichkeiten und sein Erwerbsstreben zugeschnitten waren. Eine der Hauptschwierigkeiten dürfte dabei gewesen sein, dass der Oberkämmerer eine zivilrechtliche Zwischeninstanz darstellte, für die der Kämmerer älteren Stils qualifiziert sein mochte, die aber der sozialen Gruppe, die mit und nach Angelus de Marra vorzugsweise in der Finanzverwaltung tätig wurde, schlecht anstand, da sie in ihrem Gepäck die Amtspacht mitführte. Noch die Novelle über die Oberkämmerer stellte die Unverträglichkeit von Ministerium Justitiae und Venalitas an die Spitze ihrer Begründung. Deshalb fielen unter Manfred die zivilrechtlichen Befugnisse der provinzialen Finanzbeamten und es war dann nur konsequent, wenn der Titel des Finanzbeamten der analoge Kompetenzen kaum ausgebildet und nie ganz unbestritten wahrgenommen hatte, sich von Sizilien auf das Königreich ausdehnte. Zwischen 1262 und 1264 erhielten die für die Regionen Abruzzen und Kampanien, Apulien, Kalabrien zuständigen Finanzbeamten den Titel eines Sekreten, die ihnen unterstellten Funktionäre auf der Ebene der Justiziariate den neuen Titel eines Vizesekreten. Diese Titeländerung und die damit angedeutete Kompetenzenreduktion beendete die Umbildung der provinzialen Finanzverwaltung, die von den Reformen von 1231 ausgelöst worden war. Der zum Provinzialbeamten gewordene Sekret trat die Nachfolge des normannischen Kämmerers und des frühstaufischen Kämmerers in den Regionen an, aber er war fortan kein Zivilrichter mehr. Die Instruktionen der angiovinischen Zeit statteten die Sekreten in der Regel nicht mehr mit jurisdiktionellen Befugnissen aus, auch wenn sie unter diesem Aspekt lokalen Sondererscheinungen Rechnung trugen. Neben seinen speziellen, auch an den regionalen Eigentümlichkeiten orientierten Kompetenzen gab es neben den Sekreten fortan noch die genau definierten Aufgabenkreise des Oberprokurators der Domänen, des Oberhafenmeisters und des Obersalzmeisters, die aber in der Hierarchie deutlich unter ihm standen und von Sekreten auch selbst übernommen werden konnten, wenn er der Krone bei der Subhastatio, der Ämterversteigerung, nur ein die Konkurrenz übertreffendes Angebot machte. Er ließ diese Ämter, wie auch die unterhalb der Sekretie sich mehrenden niederen Funktionen vom Vizesekreten abwärts, meist durch Unterpächter versehen, die er bevorzugt aus dem Kreise seiner Verwandten oder Geschäftspartner wählte. Er trat also für seine Region dem Staat gegenüber als eine Art Generalunternehmer auf. Die staatliche Finanzverwaltung wurde auf diesem Wege zum Monopolunternehmen einer in diesem Wirtschaftszweig zunächst sehr erfolgreichen, aber zahlenmäßig relativ begrenzten Kaufmanns- und Bankiersschicht. Wir meinen, dass die Wirtschaftsreformen von 1231 diese Entwicklung, die Wende vom Kämmerer zum Sekreten angebahnt haben und dass man deshalb davon sprechen kann, dass sie in ihrer Konsequenz zu einer faktischen Partnerschaft der sizilischen Krone mit den großen einheimischen Kaufmannsfamilien führten, die Manfred mit der Einführung der Sekretie sanktionierte. Von einer Partnerschaft, das heißt von einer zweiseitigen Verbindung, muss vor allem deshalb die Rede sein, weil der Staat einen hohen Tribut entrichtete. Es gelang ihm zwar, einen ansehnlichen Teil seines kaufmännischen Bürgertums für den Staatsdienst zu mobilisieren und damit die Effektivität seiner Steuer- und Wirtschaftspolitik kurzfristig zu sichern, aber nur um den Preis einer Abkehr von Verwaltungs- und Rechtsprinzipien, die er in den Konstitutionen selbst formuliert hatte. Die höhere Spezialisierung, die Entflechtung der Kompetenzen bei den einzelnen Beamtenkategorien, auch die regionale Konzentration ihrer Befugnisse waren sicher zukunftsweisende Elemente, aber da sie mit einem neuen Aufschwung der Ämterpacht Hand in Hand gingen, ja geradezu dessen Kehrseite waren, wird man denen in den innewohnenden Geist der Rationalität auch nicht überschätzen dürfen. Das Instrumentarium zur Abschöpfung der Landeswirtschaft, das im Zeichen der Nova Statuta seit 1231 aus einer Synthese von staatlichem Fiskalismus und kaufmännischem Erwerbsgeist in der zweiten Hälfte der Stauferzeit im Königreich Sizilien entstand, bescherte beiden Teilen, dem Staat wie der Handelswelt, nicht mehr als eine Scheinblüte, da die leichten Gewinne an der Steuerfront und im Monopolbetrieb zugleich den Verfall der wirtschaftlichen Basis beschleunigten, die die Kaufleute überhaupt befähigt hatte, dem Staat mit ihrem Kapital und mit ihrem Können unter die Arme zu greifen. Der Handel mit Ware und Geld aus eigener Initiative und in eigener Verantwortung. So wie die Kaufleute in jeder Krise des Staates die Träger seiner Herrschaft als austauschbar ansahen, waren auch sie am Ende für die Inhaber der politischen Gewalt ein auswechselbares Glied der staatlichen Organisation. Nachdem es schon im unmittelbaren Anschluss an die sizilische Vesper zu einer mehr als heftigen Krise zwischen Krone und Kaufmannschaft gekommen war, entzogen die angiovinischen Könige in den nächsten Jahrzehnten den einheimischen Kaufleuten endgültig das seit der Stauferzeit bevorzugte Feld ihrer Tätigkeit, indem sie die staatliche Finanzwirtschaft mehr und mehr ihren neuen kaufmännischen Verbündeten aus der Toskana und Oberitalien auslieferten. Der Blick auf Institutionen und Personen, auf die Vorgeschichte der Reformen und auf ihre geschichtliche Bewährung bis hin zur frühangiovinischen Zeit nimmt, wenn ich zum Schluss noch einmal auf den Anfang zurücklenken darf, den sizilischen Staatsreformen zweifellos manche der aus den Worten des Gesetzgebers abgeleiteten modellhaft statischen Züge. Hinter der gängigen Formel vom kunstvoll geschaffenen Beamtenstaat wird aber auf diesem Wege ausschnitthaft der Spannungsreichtum und die Dynamik einer Gesellschaft sichtbar, die den Staat ebenso formte wie der kaiserliche Gesetzgeber. Der Weg zum Kämmerer, vom Kämmerer zum Sekreten, war, um auch die methodische Frage noch einmal aufzusehen, eine schrittweise vollzogene institutionelle Verwaltungsreform, deren historische Wirklichkeit mit ihren komplexen Kausalzusammenhängen uns jedoch erst die sozialgeschichtliche Integration auf prosopographischer Basis zu erschließen vermacht. Grazie. Nel suo sviluppo che ci ha dato il professor Camp si affianca e completa quello che noi abbiamo già ascoltato da parte del professor Schaller per quello che riguarda la cancelleria, da parte dello stesso professor Camp per quanto riguarda la Chiesa e oggi il mondo dell'amministrazione. Abbiamo sentito che è un mondo di amministrazione nel quale si continuano tradizioni, si rinnovano aspetti e momenti, si sviluppano degli elementi che poi continueranno, l'abbiamo visto,